Es wurden am 4. Juli in Venezuela das Gedenkkomitee für Präsidenten Kim Il-sung und in Madrid das spanische Gedenkkomitee für Präsidenten Kim Il-sung gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste bedeutungsvoll zu organisieren. An gleichem Tag wurde das Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung in der russischen Juche Ideologie Studiengesellschaft gebildet.